Teil 4. Ganz konkret, wir wollten weg von dem Frontalunterricht, von der Verschulung, weg von Regelstudienzeiten, weg von curricularen Normrichtwerten, weg von curricularen Gängelungen oder Laufzäunen, hin zu einem freien Studium, hin zu Partnerschaft in der Forschung und Lehre, weg von der rein theorieorientierten Lehre hin zur praktischen Lehre, also Praxis und Theorie, weg vom darüber reden, wie man Arzt wird, sondern ärztlich tätig sein und dabei lernen mit der Hand am Arm. Das war eigentlich immer das Motiv. Das waren ganz konkrete Ziele und sind es heute auch noch oder sind heute verwirklicht. Verwirklicht nicht zuletzt dank der spendablen Gönner aus der Hochfinanz und Industrie, deren Liste sich wie ein Gotha der deutschen Wirtschaft liest. Im Vergleich mit den meisten staatlichen Hochschulen ist die Universität Witten-Herdecke ein Hochschulzwerg nach dem Motto klein, aber fein. Und man will es auch dabei belassen, um den Spielraum für Modell- und Reformversuche in Forschung und Lehre zu bewahren. Nur etwa 900 Studierende sind heute in Witten-Herdecke eingeschrieben, in den Fächern Medizin, Zahnmedizin, Musiktherapie, Wirtschaftswissenschaft, Naturwissenschaften und Pflegewissenschaft. Nicht zu vergessen das Studium Fundamentale, ein obligatorisches Begleitstudium, das von allen Studierenden zu absolvieren ist, mit historischen, philosophischen und anderen geisteswissenschaftlichen Elementen. Das ist eine der Besonderheiten des Studiums in Witten-Herdecke, eine andere das Verhältnis von Theorie und Praxis.